Schritt C, Übung 24. Bekommen. Hast du meine SMS bekommen? Bezahlen. Ich habe schon bezahlt. Besuchen. Wann hat Mirko dich denn besucht? Verpassen. Ich habe fast den Bus verpasst. Verlieren. Ich habe 10 Euro verloren. Verstehen. Das habe ich nicht verstanden. Vergessen. Hast du unseren Termin vergessen? Erklären. Du hast mir das sehr gut erklärt. Erleben. So etwas habe ich noch nie erlebt. Erzählen. Das hast du mir schon oft erzählt.